Mädel, komm, küsse mir den Schädel. Zwar ist mein Mund ein schwarzer Schlund, doch du bist gut und edel. Sophie, mein Henkersmädel, komm, streiche mir den Schädel. Zwar ist mein Haupt des Haars beraubt, doch du bist gut und edel. Ein schwarzer Schlund, doch du